Book 2 83 83 Masa lampau 3 Vergangenheit 3 Vergangenheit 3 Menelpon Telefonieren Telefonieren. Saya sudah menelpon tadi. Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. Tadi saya sudah menelpon lama sekali. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Bertanya. Fragen. Fragen. Tadi saya sudah bertanya. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Saya selalu bertanya. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Menjelaskan. Erzählen. Erzählen. Saya sudah menjelaskan. Ich habe erzählt. Ich habe erzählt. Saya sudah menjelaskan seluruh cerita. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Belajar. Lernen. Lernen. Saya sudah belajar. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Saya sudah belajar semalaman. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Bekerja. Arbeiten. Arbeiten. Saya sudah bekerja. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Saya sudah bekerja sepanjang hari. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Makan. Essen. Essen. Saya sudah makan. Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Saya sudah makan semua makanan. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen.